Politik, sie haben es in der Hand. Mit dreister Überheblichkeit lügen sie uns ins Gesicht. Doch die Wahrheit ist stärker, uns blenden könnt ihr nicht. Euer Weg führt ins Dunkel, unser führt ins Licht.